will nur einen kurzen Überblick geben, dass Ernst Busch heute singt aus 40 Jahren der ganzen Entwicklung des Politischen und des Liedes. Und er wird begleitet heute von Grigori Michailowitsch Schneerson aus Moskau, der extra aus Moskau seinetwegen rübergekommen ist, mit dem er 25 Jahre zusammengearbeitet hat, und von Hans Eisler, seinem Komponisten.